zu wissen. Wissen beginnt in Neugierde. Das ist auch so ein zweiter Stoff, an dem die Erziehung sich abarbeitet und bewähren wird. Kinder, solange sie durch die Schule noch unverdorben sind, sind eigentlich ganz wissbegierige Kerle. Die stellen so viele Fragen. Warum ist dies so? Warum ist das anders? Und zunächst erfreut Eltern so etwas auch. Die denken nämlich, jetzt bin ich wieder in meinem Fahrwasser, haben wir nicht ein aufgeregtes Kerlchen hergestellt? Man freut sich über die Wissbegier. Und irgendwann gibt es einen Umkipper, den die Eltern vielleicht, die hier im Saal sind, von sich selber kennen. Irgendwann kommt man schon mal an den Punkt, an dem man denkt oder sagt, frag doch nicht so viel oder frag nicht so blöd. Man hat es mit wissbegierigen Kindern zu tun. Warum eigentlich? Kinder, wenn sie so in dieser frühen Phase sind, noch nicht in der Schule, haben die Welt zum Material ihrer Fantasie. Sie gehen mit der Welt nach subjektiven Vorstellungen um. Die sind keine Wissenschaftler. Die gehen von der Fernsehcouch nach draußen, hängen sich so einen Gurt um mit einer Knarre, so war es jedenfalls früher, und spielen Cowboy. Ich weiß nicht, was man heute spielt, aber irgendwas spielen die auch. Die Welt wird gemodelt nach ihrer Fantasie. Und in dem, was sie da tun, erleben Kinder einen Widerspruch. Entweder es wird dunkel und das Spiel wird jäh unterbrochen, oder es fängt in diese Jahreszeit mal an zu schneien und das Spiel erfährt eine ungeahnte Bereicherung. Dann haben Kinder Fragen. Die wollen wissen, warum geht die Sonne unter? Und die wollen wissen, warum gibt es Schnee, wo es doch neulich erst geregnet hat? Und dann haben Kinder eine Eigentümlichkeit an sich, die tatsächlich kritikwürdig ist. Diese Kinder, die einen so Löcher mit ihren Warum fragen, die werden ganz unruhig und rutschen mit ihrem Po auf dem Stuhl hin und her, wenn Eltern sich bemühen, einmal eine seriöse Antwort auf die Frage zu geben. Sie haben sehr viel Ungeduld beim Zuhören dessen, was sie verlangt haben. Erklär's mir mal. Es kommt daher, dass Kinder die Erklärung ja eigentlich bloß wegen des erlebten Widerspruchs im spielerischen Umgang mit der Natur haben wollen. Also eigentlich das Interesse noch daran hängt, das Spiel fortzusetzen. Wenn Kinder so sind, muss man sie kritisieren, das ist inkonsequent. Entweder du willst das Wissen dann noch nicht her, oder nicht, dann geht. Gut. Da wäre eine Kritik auch in meinem Sinne angebracht. Eltern aber pflegen einen Umgang mit den Warum-Fragen der Kinder. Die fallen nicht unter dieses Schema. Die verdienen selber Geld. Natürlich, zunächst einmal den Eltern ähnlich wie bei der Bedürfnisbefriedigung, ihrem eigenen Spross gegenüber wohlgesonnen. Die hören es gern, wenn sie was wissen wollen. Die bieten auch Erklärungen an. Aber man merkt bei Eltern, dass auch auf diesem Feld des Wissens ähnlich wie bei der Befriedigung der Bedürfnisse die Konkurrenz, in der sie stehen, die sie durchlaufen haben, sich eingebildet hat, und zwar diesmal in ihrem Wissensbestand. Die meisten Eltern sind nämlich dumm. Und damit es nicht als Ehrverletzung genommen wird, nehme ich mich nicht aus. Jeder möge mal rekapitulieren, was er aus der Schule noch weiß vom Periodensystem, das da hinten an der Tafel stand im Chemiesaal. Er weiß nur noch, den Unterschied zwischen Protonen und Neutronen ordentlich zu bestimmen. Und kann die Schwerkraft erklären und hererzählen, wie der Newton draufgekommen ist. Die meisten haben es wahrscheinlich nicht mal gehört. Wissen tut es kaum mal. Gut. Da würde ich sagen, dieser Zustand, dass erwachsene Menschen mit ausgebildetem Urteilsvermögen einen so desaströsen Wissensstand aufweisen, das ist schon wieder ein Zeugnis für die Unvernunft dieses Systems, in dem es das Wissen gibt, in Bibliotheken, auf Festplatten. Das aber nicht verfügbar gemacht wird für das Gros der Menschen. Weil sie dumm gehalten werden können, weil sie nämlich für Arbeiten verschlissen werden, wo es dieses Wissen nicht braucht. Eltern aber legen sich über ihren eigenen Geisteszustand, warum sie über das gefragte Wissen gar nicht verfügen, in der Regel gar nicht ordentlich Rechenschaft ab. Sondern entwickeln eine Technik, die ich jetzt kritisieren möchte, nämlich eigenes Unwissen gegenüber Kindern zu kaschieren. Ja, warum schneidet es? Ich habe von meinen Eltern gelernt, weil die Frau Wolle dann die Betten ausschüttet. Warum geht die Sonne unter? Weil die Sonne schlafen geht. Ist wahrscheinlich ein Erklärungsmuster, das auch in der Neuzeit noch gilt. Und wisst ihr, was die Zumutung an dieser Art von Erklärung ist? Es ist eine Ignoranz gegen den angemeldeten Willen des Kindes, für das Erlebte eine Erklärung zu wollen. Und angeboten wird ein Bild, aus der dem Kind Vertrauen und Erfahrungswelt, die Frauen, die Sonne, die schläft. Sodass ich eigentlich dem Kind sage, deine Frage, die aus deiner Erfahrung und deinem Unwissen heraus will, die beantworte ich auf eine Weise, dass ich dich auf dein Unwissen festlege. Ich biete dir nämlich als Erklärung nur ein Bild aus der Welt, die dir jetzt noch vertraut und gewohnt ist. Das Neue, nach dem du fragst, Erklärung, das enthalte ich dir vor. Das ist ein Typus, wie mit solcher Wissen hier umgegangen wird. Ein anderer ist quasi eine Stufe höher gelagert, methodischer Art. Man sagt, das verstehst du jetzt noch nicht. Überlegt mal eine solche Zumutung für den menschlichen Geist. Dass man einem Kind sagt, das verstehst du jetzt noch nicht, soll mehr einleuchten als die Erklärung des Sonnenuntergangs. Da müsste man was über Erdrotation erzählen und vielleicht auf dem Küchentisch nur einen Kürbis und eine Apfelsine platzieren. Das verstehst du nicht. Ein Kind, das die Sache nicht kennt, soll von mir aber begreifen, dass es sie nicht verstehen kann. Das ist der blanke Unsinn eines Erwachsenen, der dem Kind als Erklärung geboten wird. Warum ist die Banane drin? Darum haben wir alle gelernt. Warum ist die Banane drin? Darum. Auch das gibt die Frage nach dem Grund für ein erlebtes Faktum an das Kind zurück, indem gesagt wird, das Fakt braucht keine Erklärung, das Fakt ist seine Erklärung. Eigentlich gehorcht nämlich die Antwort der Logik, das ist so, weil es so ist. Warum ist die Banane gekommen? Darum. Im Vertrauen. Die Erklärung der Banane. Gehen Sonne und Schwerkraft eine Symbiose ein. Das ist nämlich so, habe ich neulich mal gelesen in einem Reiseführer, dass diese Frucht an Staunen wächst, wo sich einerseits seitlich heraus der Sonne entgegenwächst, aber da dieses Bananentrum ja auch recht lang und schwer ist, zerrt die Schwerkraft nach unten. Und andererseits steht die Frucht dem Licht entgegen. Und die Resultante beider Kräfte ist die Krümmung der Banane. Man ist jetzt nicht gerecht. Aber ist der Bananenstamm auch gerecht? Könnte man sicher, ja. Also warum ist die Banane gekommen? Darum. Es gibt einen Übergang der elterlichen Behandlung solcher Nachfragen, die verlässt den Boden eigentlich Unwissens zu kaschieren und macht umgekehrt die Nachfragen des Kindes zum Mittel und Material, moralische Botschaften zu platzieren. Man sagt zum Beispiel dem Kind, sei lieb und frag nicht so viel. Da lernt das Kind was. Es lernt nämlich, das liebe Kind ist nicht das geliebte Kind. Das liebe Kind ist ein Kind, das fügsam ist, das die Klappe hält, wenn die Autorität danach verlangt. Lieb ist für die kindliche Vorstellung durch diese Erwiderung ein Synonym für fügsam geworden. Wer nicht lieb ist, kriegt Ärger mit der Autorität. Und wir müssen mal schauen, wie sehr sich. Es klingt manchmal so gedankenlos, aber es ist es gar nicht. Wie sehr sich sowas in tausend Varianten auffällt. Wenn ein Kind der Weisung einer Erziehungsperson nicht voll. Wie oft hört man den Satz, kannst du mich hören? Die tun so, wie wenn Widerständigkeit ein Gehörschaden wäre. Da steckt ein ganzer Gedanke dahinter. Der Satz, kannst du mich hören, sagt nämlich, ich als Erziehungsberechtigter gehe davon aus, dass die Folgsamkeit des Kindes so etwas wie eine Natureigenschaft an ihm ist. Dass es da keinen widersetzlichen Willen gibt. Dass du also tust, was ich von dir verlange, das ist so etwas wie eine Natureigenschaft. Wenn das so eben nicht praktiziert wird, dann kann ich diese gegenteilige Erfahrung nur mit einem anderen natürlichen Effekt erklären. Du musst hier einen Gehörschaden haben. Das ist der wirkliche Gedankengang, der in dieser ironischen, zugegebenermaßen ironischen Floskel drinsteckt. Jetzt ziehen wir mal eine Summe aus diesen 5-6 Bausteinchen über den Umgang von Eltern mit der Disziplin von Kindern. Was ist der, wir haben gefragt nach dem Schnee und nach dem Sonnenuntergang und nach der krummen Banane. Was ist der Lernerfolg über Kosmos und Pflanzenwelt? Der konvergiert in Null. Aber wir haben dennoch in der Art, wie Ihre Fragen behandelt werden, einen Lehrsatz gelernt, so Sie ihn beherzigen, der trägt fürs Leben. Nämlich den, nicht was jemand sagt und wie gut es begründet ist und wie stichhaltig es ist, entscheidend über die Akzeptanz, sondern wer etwas sagt. Die Autorität ist zu respektieren und alles, was sie sagt, nicht wegen der Vernunft des Gesagten, sondern wegen der Instanz, die es sagt. Die Autorität. Auch das ist ein Modus, der antizipiert das, was hinterher im großen Ganzen, im gesellschaftlichen Leben, das üblich ist. Der Staat, der Gesetze in Kraft setzt. Der setzt Gesetze in Kraft, die gelten nicht wegen ihrer überlegenen Begründung, sondern wegen der überlegenen Gewalt. Und das ist nicht einmal eine Übertreibung von Linken, dass sich die Instanz, die das tut, selbst ganz ohne Scham Gewaltmonopol nennt. Sie ist die Einzige, die das darf. Auf sowas werden Kinder durch diese Art der Erziehung vorbereitet. Da wird etwa ein Kind unterrichtet. Das Interesse und das Jugendliche auch. Die Erziehung, solange die Kinder klein sind, ist eine mühselige Affäre. Zeit und Geld sind kleine Güter, das wird sehr strapaziert. Man hat also mit kleinen Nervensägen zu tun, die alles haben und alles sind. Das ist eine Erfahrung einer biologischen und geistigen Abhängigkeit, die die Eltern da machen. Das ist eine Last, bloß in dem Maße, wie die biologische und geistige Abhängigkeit überwunden wird, wird die Last gar nicht weniger, sondern größer.